Kontrollfreaks. So wurden einige Jäger und Sammler also zu Bauern. Sie beackerten den Boden, säten Körner, buddelten Gräben und bewachten ihre Getreidespeicher. Landwirtschaft heißen diese Tätigkeiten. Und die Entwicklung, die aus Jägern und Sammlern Bauern machte, nennen Wissenschaftler landwirtschaftliche Revolution. Es war eine der größten Revolutionen in unserer Geschichte. Die Landwirtschaft veränderte die Lebensweise der Menschen. Anstatt herumzustreifen und nach wilden Feigen, Fischen und Kaninchen zu suchen, gingen die Leute nun täglich auf ihre Felder, um zu säen und zu graben. Doch die Landwirtschaft brachte noch einen viel wichtigeren Wandel. Sie veränderte den Blick der Menschen auf die Welt und auf ihren eigenen Platz darin. Vor der landwirtschaftlichen Revolution kontrollierten die Menschen kaum etwas. Sie sammelten wilde Früchte und jagten wilde Tiere. Gelegentlich brannten sie dafür mal einen Wald nieder oder bauten ein paar große Fallen. Aber fast nie bestimmten sie, wo eine Pflanze wachsen musste, wie das Wasser fließen sollte und wo Steine liegen durften. Erst mit der landwirtschaftlichen Revolution wurden die Bauern zu Kontrollfreaks. Vom Aufstehen bis zum Zubettgehen waren Leute wie Weitzi und ihre Familie damit beschäftigt, der Welt um sich herum zu sagen, was sie tun und lassen sollte.